Top 5. Die Kinocharts-Kolumne. Gelacktes Stöhnen mit ein wenig gestylter SM-Ästhetik, mit den schmachtenden Lippen und den sinnlichen Blicken von Dakota Johnson. Das gibt's ab nächster Woche im Kino. Dann nämlich gibt's den zweiten Teil von 50 Shades of Grey, Gefährliche Liebe. Hartwig Tegler hat sich daher auf die Suche gemacht nach Alternativen zu gesäuberten Pornofantasien und hat sich im Genre des sogenannten Erotik-Thrillers umgesehen. Würden Sie jetzt den Film starten? The film is like a battleground. Love, hate, action, violence, one word, emotion. Kino. Liebe, Sex, Tod, Erotik. Als Teil einer Geschichte über den Menschen, ohne Peinlichkeit. Und sichtbar wird als Lebens- oder Todesenergie des Menschen. Platz 5. Crash. Von David Cronenberg. 1996. Die Lust, den Unfall und Unfalltod von James Dean in seinem Porsche 550 Spider nachzustellen, bringen den Filmproduzenten seine Gattin und die Frau, mit der er crashte, zusammen. In ihrer Inszenierung von Autounfällen als Fetisch suchen sie die obsessive Verbindung von Sex, Tod und Deformation der eigenen Körper. Ein selbstzerstörerischer und lustvoller Akt. Und der Orgasmus als kleiner Tod paart sich hier mit dem Großen, dem Realen, wenn die Körper diesen Zusammenstoß von Energien nicht mehr aushalten. Kalt, betörend, metallisch, sinnlich ist dieser Film. Ich erinnere Sie an eine, in die Sie wahnsinnig verliebt waren. Platz 4. Da liegen Sie nicht ganz falsch. Und seitdem jagen Sie Ihrem Ebenbild nach. Vertigo von Alfred Hitchcock, 1958. Dann haben Sie mich gesehen und etwas hat Klick gemacht. Ein Mann versucht, eine Frau, die er zufällig kennenlernt, nach dem Ebenbild seiner ehemaligen Freundin zu formen, die sich umbrachte. Nein, das ist nicht ganz das Richtige. Du suchst das Kostüm, das sie getragen hat, nicht wahr? Du willst, dass ich so angezogen bin wie sie. Judy, ich möchte nur, dass du nett aussiehst. Ich weiß, welche Art von Kostüm dir steht. James Stewart als Polizist sucht das Unheimliche der Erotik der Frau, in diesem Fall Kim Novak, zu bannen, was der Grund ist, warum er die neue Freundin aussehen lassen will wie die alte. Wenn ich mich dir zuliebe verändere, wenn ich tue, was du mir sagst, wirst du mich dann lieben? Ja. Alfred Hitchcock macht uns zum Kompan des obsessiven Lustschauens dieses Polizisten, so wie ein Fenster zum Hof. Vertigo, abgründiges Krimidrama, psychologische Höllenfahrt, Fetischgeschichte, die die Virtuosität des psychoanalytisch versierten Regisseurs zeigt. 1958 ziemlich zurückhaltend aufgenommen, heute als Meisterwerk gefeiert. Mein Mann betrügt mich. Platz 3. Wenigstens denke ich das. Chloe von Atom Egoyan. 2009. Ich will herausfinden, will sehen, was er tut, wenn sie ihn anmachen. Julianne Moore, Amanda Seyfried und Liam Neeson in einer anfänglich unfreiwilligen, schließlich abgründig lustvollen Ménage à trois. Die Ehefrau misstraut ihrem Mann. Betrügt er sie? Das Callgirl Chloe soll versuchen, ihn zu verführen. Catherines Verdacht wäre damit bestätigt. Doch David hatte nie etwas mit Chloe. Und Catherine ist es, die jetzt die junge Frau zu begehren beginnt, wenn die mit der erfundenen Geschichte über die Verführung von Catherines Ehemann deren Lust entfacht. Er kriegte ihn nicht hoch. Also da war er noch angezogen. Ich war völlig nackt. Macht sie das an? Ich nahm ihn in meinen Mund. Da wurde er hart. Geht sie nicht gut? Ich glaube, ich brüte was aus. Schön böse, dass die Ehefrau die Geliebte, nicht seine, sondern ihre eigene, am Ende aus dem Fenster stößt. Erotik und Lust als Störung müssen ausgemerzt werden. Und wenn sie nicht gestorben sind, die zurückgebliebenen Verheirateten, dann leben sie ihr Eheleben wieder nett und behäbig bis zur nächsten Krise. Platz 2. Lucia und der Sex von Julio Medem. 2001. Eine sinnliche Oper aus verschachtelten Erzählsträngen, die die Zeitchronologie aufhebt und dabei unsere Schaulust und Sinnlichkeit provoziert, wenn wir der labyrinthischen Geschichte von Lucia und ihrem angeblich toten Freund Lorenzo folgen. Julio Medem erschafft einen erotischen Bilderrausch, ein Kino, das keine Zensur kennt, keine Hemmung, das frei erzählen kann von den Menschen und ihren Gefühlen, Ängsten und Lüsten. Am nächsten Mittwoch ist das auch wieder ein Mittwoch. Platz 1, Intimacy von Patrice Chéreau, 2001. Jay hat mit Claire Sex. Jeden Mittwoch. Anonymer Exzess. Doch je mehr sie voneinander wissen, Claire ist verheiratet, hat einen Sohn, Jay ist heruntergekommener Musiker, der desillusioniert durchs Leben treibt, funktioniert der reine Sex immer weniger. Ich habe nicht gewusst, dass du mir mal so viel bedeuten wirst. Wie bei Julio Medem hat der Sex auch bei Patrice Chéreau die Funktion, genauer, feinnerviger, radikaler damit von den Menschen zu erzählen. Explizit sein, nichts aussparen.